Etienne, ne? Ja, ich wüsste. Da tengo que traducirlo, ¿no? Also, Carlos wird mich übersetzen und ich freue mich, dass ich heute Nachmittag zu euch sprechen kann. Yo voy a traducirle y él se alegra que va a hablarles a ustedes en esta tarde. Wir haben die letzten 6 Wochen in vormittags in der Gemeinde jeweils ein Kapitel aus dem Buch Daniel angeschaut. Llevamos 6 semanas que estamos viendo el capítulo de Daniel en la iglesia aquí en semana. Und heute möchte ich mit euch an den Anfang von Kapitel 3 anschauen. Y hoy quisiera ver con ustedes algo del capítulo 3. Hier seht ihr ein Bild von einem Sturm, ein Baum, der sich im Sturm bewegt. Ahí ven un cuadro, una imagen de un árbol que está en una tormenta y está moviéndose. Und wenn ihr nach einem Sturm ein Gebiet anschaut, dann seht ihr, dass die Bäume, die keine tiefen Wurzeln hatten, die sind umgekippt, die sind vom Sturm umgeworfen worden. Y cuando ustedes quizás han presenciado que ha venido una tormenta y ha arrasado con árboles, todos están ahí en el suelo los que no tenían raíces firmes. Und manchmal ist es auch so in unserem Glauben mit Jesus. Wir können Sonntag singen, aber wir brauchen diese tiefen Wurzeln im Glauben. Y así también es con nosotros, a veces con Jesús. Quizás podemos cantar acá el domingo, pero necesitamos raíces fuertes. Und ihr singt wunderschön. Y ustedes cantan hermoso. Aber unser Ziel ist es heute, dass wir darüber nachdenken, haben wir einen verwurzelten Glauben? Wie können wir unseren Glauben verwurzeln in Christus, dass er tief wird, dass er standhält, auch wenn wir unter Druck geraten in unserem Alltag? Pero la meta de hoy es que nos arraiguemos en nuestra fe y que tengamos raíces fuertes para que cuando venga la opresión también podamos estar firmes. Wer ein bisschen sich im Daniel-Buch auskennt, der weiß, im 2. Kapitel, da geht es darum, dass Gott sich dem König Nebukadnezar zeigt durch einen Traum. El que conoce un poco el libro de Daniel sabe que en los capítulos anteriores Dios se demuestra a Nabucodonosor por medio de un sueño. Und er macht eine richtige Glaubenserfahrung. Etwas, was kein Mensch wissen kann, ein Traum, den er niemandem erzählt hat, den weiß auf einmal jemand. Das ist ja hochesoterisch, ja, also ganz, ganz besonders. Y él hace una experiencia increíble, porque él tiene un sueño y nadie podría saber ese sueño. Pero a pesar de eso, Dios le revela y es algo que es incomparable, o sea, incomprensible. Manche von uns würden sagen, wenn ich das erlebt hätte, dann würde ich auch glauben. Y quizás algunos de nosotros dirían, si yo hubiera vivido eso, también creería. Und Kapitel 2 endet damit, dass der König Nebukadnezar Folgendes sagt. Y el capítulo 2 termina, de Daniel termina con esta frase de Nabucodonosor. Y le dijo, tu Dios es el Dios de los dioses y el soberano de los reyes. Gott tritt in Beziehung zum König. Gott was? Er begegnet ihm. Okay. Dios se le acerca a Nabucodonosor. Und dann, 2 Verse später, der Anfang von Kapitel 3 ist ein Schlag ins Gesicht. Y unos versículos más adelante es como si te dieran un golpe en la cara. El rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro de 27 metros de alto por 2 metros y medio de ancho y mandó que la colocaran en los llanos de Dura, en la provincia de Babilonia. Deberán inclinarse y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha mandado erigir. Todo el que no se incline ante ella ni la adore será arrojado de inmediato a un horno en llamas. Also Gott hat begonnen in seinem Leben zu wirken, aber es hat gar keine Auswirkungen. Dios comenzó a obrar en la vida de Nabucodonosor, pero al parecer no tuvo ningún efecto. Und es war normal für einen heidnischen König, sich wie ein Gott verehren zu lassen. Y era algo normal para un dios, un rey pagano, quererse adorar. Que le adoraran como un Dios. Und die Frage ist jetzt, wird sich das ändern, wenn er dem lebendigen Gott begegnet? Y la pregunta es, ¿cambiaría esto si él se encontrara con el Dios vivo? Und die ernüchternde Antwort ist nein. Y la respuesta simple es no. Und es ist nicht so schön, sich mit einem Diktator zu vergleichen wie Nebukadnezar. Y no es tan bonito compararse con un dictador como Nabucodonosor. Wir machen das trotzdem. Pero lo vamos a hacer. Weil wir auch uns fragen können, wie tief geht die Veränderung im Glauben, die wir erfahren. Porque deberíamos de preguntarnos cuán profunda Es el cambio que nosotros tenemos cuando nos encontramos con Dios. Gott spricht in dein Leben. Dios habla tu vida. Und wenn Gott etwas tut, dann sollten wir auf das, was er in unserem Leben tut, mit Vertrauen, mit Glauben antworten. Y cuando Dios hace algo en nuestra vida, deberíamos responder con confianza. Wenn wir mit Vertrauen antworten auf das, was Gott tut, dann wächst unser Glaube. Y cuando respondemos con confianza, entonces nuestra fe comienza a crecer. Und unsere Veränderung, diese Veränderung kommt ins Stocken oder hört auf, wenn wir Gott bestimmte Dinge in unserem Leben nicht anfassen lassen, ihn dort nicht ranlassen. Pero muchas veces, a veces nos estancamos cuando no permitimos que Dios toque algunas áreas de nuestra vida. Jesus erzählt im Neuen Testament eine Geschichte von vier Arten von Böden. Y Jesús habla en el Nuevo Testamento acerca de cuatro tipos de tierra. Und er sagt, also es gibt einen Boden, da streut der Sämann etwas aus, aber es wächst nicht, weil es nicht in die Tiefe gehen kann oder weil es weggenommen wird, der Samen. Y hay un tipo de tierra que está el sembrador sembrando, pero no puede entrar, no puede crecer, porque es muy duro, y entonces no hay raíces. Und Jesus sagt, sei nicht ein solcher Boden, sondern sei ein Boden, wo etwas in die Tiefe gehen kann, wo das, was du von Gott bekommst, wo du es annimmst und wo du mit Vertrauen reagierst. Y Jesús dice, no seas un terreno así, sé un terreno de esos que le puede penetrar la semilla y tiene efecto y tiene fruto. Und wir wollen manchmal etwas von Gott haben, eine Sache, aber wir wollen nicht Gott selbst. A veces queremos tener algo de Dios, pero no queremos tener a Dios. Also wir wollen Liebe, wir wollen Annahme, wir wollen eine Wohnung. Queremos... In Frankfurt will jeder Wohnung, ja? Sucht ihr auch eine Wohnung? Queremos amor, queremos aceptación, queremos quizás una casa, porque acá en Frankfurt todo el mundo está en busca de casa. Und in Kapitel 2 will Nebukadnezar, er will unbedingt Klarheit über seinen Traum. Y en el capítulo 2, Nabucodonosor está buscando claridad, quiere saber qué es lo que significa su sueño. Aber er will sein Ego, sein Ich nicht Gott unterstellen. Pero él no quiere rendir su ego ante Dios. Und deswegen verfällt er jetzt in alte Verhaltensmuster. Y por eso vuelve a las costumbres antiguas. Und mit aller menschlichen Gewalt probiert er, andere Menschen dazu zu bringen, ihn anzubeten. Y con todo el poder humano intenta obligar a la gente que lo adoren a él. Alle sollen sich niederwerfen vor der Statue. Todos tienen que rendirse delante de su estatua. Und damit auch ja alle mitmachen, wird es erzwungen. Y para saber y estar seguro de que todos van a hacerlo, entonces los vamos a obligar. Werft euch nieder oder ihr sterbt. Ríndanse o morirán. Und das ist ein Zeichen einer schwachen Weltanschauung, einer schwachen Religion, eines schwachen Glaubens. Y esto es una señal de una fe débil, de una cosmovisión de débil. Die sich durchsetzen will mit Druck, mit Gewalt, aber nicht mit Argumenten oder mit Liebe und mit etwas, was Leute wirklich überzeugt. De una visión que quiere imponerse con violencia, pero no con amor, no con paciencia. Und Leute machen jetzt mit. Hier steht, alle Leute machen mit. Y todos están ahí rendidos, están haciendo lo que él dice. Zum einen, weil sie sich vielleicht dem Druck beugen, weil der Druck zu groß ist. Quizás por un lado porque la opresión es tan fuerte que no son capaces de resistir. Oder weil sie einfach kein Problem haben, mehrere Götter anzubeten, weil es in ihrem Weltbild normal ist, mehrere Götter anzuhaben. O porque no tienen ningún problema de tener muchos dioses, porque en su mundo es así. Und wie verhalten sich jetzt die drei Juden, die drei ganz jungen Juden, die in Babylon leben? Y la pregunta es, ¿cómo van a comportarse estos tres judíos que están viviendo allí en Babilonia? Ich weiß nicht, wie es euch geht, als ihr die Geschichte gehört habt eben. No sé cómo qué sintieron cuando escucharon la historia. Aber die sind unverschämt mutig. Pero yo digo que tienen demasiado valor. So wie hier. Así como aquí. Das ist ein Bild von einer CD aus den 70er Jahren oder 80er Jahren. Es un una imagen de un CD de los años 70. Und ich habe diese CD früher bei uns zu Hause gesehen als Kind. Y yo veía esta imagen de niño en mi casa. Und mich hat dieses Bild fasziniert und es hat mir Angst gemacht. Por un lado, esta imagen me fascinaba, pero también me daba miedo. Spürt ihr die Spannung? ¿Entienden la tensión? Der Druck? La presión? Der Mann, der zu ihm hochschaut und sagt, setz dich. Ese hombre que está ahí mirándolo y le dice, siéntate. Bleib nicht stehen. No te quedes parado. Peinlich. Es vergonzoso. Gewaltvoll. Y muy violento. Und trotzdem diese drei Freunde von Daniel, die in der Provinz leben, sie bleiben standhaft. Sie beugen sich nicht, sondern sie bleiben stehen. Y de todos modos estos tres judíos amigos de Daniel que viven en la provincia de Babilonia se quedan parados, no se rinden. Und eben gerade noch sind sie befördert worden und sie haben einen guten Posten bekommen und jetzt sind auf einmal andere Leute in ihrem Leben und trachten ihnen, gönnen ihnen den Posten nicht. Es melden sich Neider. Y de repente ellos subieron de posición, les dieron un puesto importante, pero sale gente que no quiere o no se alegra tanto de que ellos hayan subido de posición, son envidiosos. Vielleicht kennt ihr das auch, das passiert jedem, der seine Arbeit gut macht. Quizás lo conoce usted también, cada persona que hace su trabajo bien. Also, ich hoffe, ihr wisst das. Espero que lo sepan. Jeder, der seine Arbeit gut macht, da gibt es irgendwann Menschen, die einem vielleicht Dinge nicht gönnen. Cuando uno hace el trabajo bien, hay gente que quizás está envidiosa y no se alegra con uno. Und hier sind sogar noch die Fremden erfolgreich. Y aquí quizás, y acá incluso son los extranjeros los que están siendo exitosos. Die Südamerikaner. Die Spanier. Eso lo entendieron los sudamericanos, los españoles, ¿no? Ihr kennt das, ja? Lo conocen, ¿no? Es ist in jedem Land das gleiche und leider auch bei uns in Deutschland. Y eso en cada país sucede, también acá en Alemania. Die machen Karriere, die gehören doch gar nicht zu uns. Esos hacen su carrera, esos siguen adelante, esos no pertenecen a nosotros. Und hier ist es auch so beschrieben, hier steht, sie ergriffen die Gelegenheit. Ich weiß nicht, was es. Y aquí dice así que ellos se aprovecharon de la oportunidad. Das heißt, sie suchen eine Gelegenheit, um am Ende ihnen etwas auszuwischen. Lo que significa que ellos estaban mirando, buscando la oportunidad para meterles el cuchillo. Was gut übersetzt, ja? Also die drei Leute haben Karriere gemacht in Babel, die drei jungen Leute. Estos tres judíos estaban haciendo su carrera allí en Babilonia. Das heißt, sie waren fähig, ihrem Gott zu dienen. O sea, que ellos eran capaces de adorar a su Dios. Um gleichzeitig in einer Gesellschaft zu leben, die heidnisch war. Pero a la vez vivir en una sociedad que era pagana. Loyal zu sein gegenüber ihrem Arbeitgeber. Eran leales para su empleador. Und gleichzeitig in ihrem Herzen ganz bei Gott. Pero a la vez en su corazón estaban todos para Dios. Und hier, sie haben viel mitgemacht in der Kultur und haben sie diese Kultur angenommen und gestalten sie mit. Y acá ellos habían adoptado esta cultura, la estaban también transformando. Aber jetzt haben sie einen Punkt, wo sie sagen, hier kann ich nicht mitmachen, hier muss ich widerstehen, hier muss ich konfrontieren. Pero llegaron a un punto donde dijeron, acá ya no puedo ceder, tengo que quedarme firme. Und hier ist ein Kontrast. Hay un contraste. Der König ist wankelmütig. El rey es un poco voluble. Und drei junge Männer, wahrscheinlich gerade mal Anfang 20. Y tres jóvenes que tendrían por ahí 20 años. Die stehen fest und sagen einem König ins Gesicht, dass sie nicht mitmachen. Están firmes y le dicen al rey en su cara, no, esto no lo hacemos. Und dann gibt der König ihnen noch eine Möglichkeit, sagt, vielleicht habt ihr es beim ersten Mal nicht verstanden, ich bringe euch um, wenn ihr jetzt nicht mitmacht. Y el rey le dice, bueno, quizás no lo entendieron a la primera, les se los voy a decir otra vez, los voy a matar si no hacen esto. Und die Antwort, die drei geben, die ist fast schon frech. Y la respuesta que ellos dan es un poco descarada. Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron a Nabucodonosor: No hace falta que nos defendamos ante su majestad. No honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Wir brauchen die Antwort gar nicht zu wissen, um zu wissen, wo wir stehen. No tenemos que saber la respuesta para saber dónde estamos parados. Wir wissen, wir stehen auf Gottes Seite und wir können das bekennen. Sabemos que estamos al lado de Dios y podemos reconocer esto. Und die drei Freunde haben hier diesen Mut, der uns im Alltag oft fehlt. Y estos tres jóvenes o amigos tienen el valor que muchas veces nosotros no tenemos. Wir trauen uns ja manchmal kaum jemand zu sagen, dass wir in die Gemeinde gehen. A veces ni siquiera nos atrevemos a decir que vamos a la iglesia. So richtig, mit Bibel? ¿Usted es uno que lee la Biblia? Glauben? Ja. ¿Cree? Ist das fundamentalistisch? ¿Eres un fundamentalista? Schon mal gehört? ¿Ya lo has escuchado? Und wir haben manchmal sogar, wir haben so viel Angst, über unseren Glauben zu reden, hier sehen wir nichts davon. Y muchas veces nosotros tenemos tanto miedo de hablar de nuestra fe, pero aquí no encontramos miedo. Und sie sind ganz entschieden, wir werden den Götzen nicht anbeten. Y ellos están decididos, no vamos a adorar a esta estatua, a estos dioses. Und hier sind sie an einer Kernfrage, was Gott auch schon den Juden im Alten Testament gesagt hat. Y aquí estamos considerando una pregunta esencial que ya Dios había dejado en el Antiguo Testamento. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus Ägypten herausgeführt. Ich habe dich aus der Sklaverei befreit. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Yo soy el Señor tu Dios, el que te sacó de Egipto, de la esclavitud. Tú no debes tener otros dioses delante de mí o fuera de mí. Oder höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und darum liebt ihn von ganzem Herzen, mit ganzem Willen, mit aller Kraft. O escucha Israel, el Señor tu Dios uno es, por eso ámalo con toda tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Und wir leben heute in Frankfurt in Europa in einer anderen Situation als damals in Babylon. Y nosotros vivimos acá en otra situación, quizás no es lo mismo que allá en Babilonia. Und Gott sei Dank. Y gracias a Dios. Denn viele Christen auf der Welt müssen tatsächlich um ihr Leben fürchten, wenn sie manchmal in totalitären Staaten nicht mitmachen. Y porque hay muchos cristianos que tienen que temer por su vida en esos países dictadores o totalitarios, se dice, no sé. Pero ja? En esos países. Und wir haben trotzdem andere auch wenn die Situation anders ist, ist etwas ähnlich bei uns. Y aunque nuestra situación sea un poco diferente, pero hay parecidos. Denn die spannende Frage ist, gibt es noch Götzen heute? Porque la pregunta que se nos podría venir a la cabeza es, ¿aún existen dioses hoy en día? Und ich schlage eine Unterscheidung vor. Y me gustaría ofrecerles una comparación. Dioses externos. Muy bien. Wer sehr intelligent ist, weiß auch schon, wie der zweite Punkt jetzt heißt gleich. El que es muy inteligente ya puede saber más o menos cuál es el segundo punto. Und ich spreche jetzt von wir, also ich spreche gleich von wir, nicht weil ich alles glaube, was ich gleich sage, aber weil ich auch in einem Land lebe, wo ich glaube, wo diese Götzen herrschen können. Y voy a hablar de nosotros, no porque yo me identifico con estos, sino porque creo que vivo en un país que existen dioses aún. Und heute stellt keiner mehr eine Statue auf. Hoy en día no tenemos estatuas. Sondern das ist ein bisschen, bisschen schwieriger. Sino que es un poco más difícil, más complicado. Denn man kommt irgendwo vorbei und ständig beugen sich Leute runter vor etwas. Porque muchas veces pasamos por lugares y la gente está inclinándose ante algo. Zum Beispiel, vielleicht heißt ein Götze Ökonomisierung, schwieriges Wort, ja? Gibt's das in Spanisch? No sé. Das können nur ich die Deutschen. Ökonomisierung? Por ejemplo, hay una palabra que se llama economización, no sé si es igual, pero alles muss sich heute rechnen. Todo tiene que valer la pena. Wir müssen einen größtmöglichen Nutzen aus allem ziehen. Tenemos que sacar el mayor provecho de todas las cosas. Du musst den Nutzen ziehen aus deiner Arbeit, die du machst. Tienes que sacar provecho a tu trabajo. Du musst den Nutzen ziehen aus deiner Gemeinde, in die du Sonntag gehst. Tienes que sacarle provecho a la iglesia a la que vas los domingos. Wir fragen uns immer, was bringt mir das? Siempre nos estamos preguntando qué es lo que me trae o lo que me añade a mí esto. Und wenn wir den Götzen nicht hinterfragen, dann fordert er unsere ganze Hingabe. Y si no nos preguntamos o si no analizamos este Dios, entonces este Dios requiere toda nuestra dedicación. Er prägt unser Denken, wie wir denken. Él comienza a influir nuestro pensamiento. Zum Beispiel, wie wir Beziehungen leben untereinander. Por ejemplo, cómo son nuestras relaciones entre nosotros mismos. Wir nehmen uns die Freiheit raus, dann eine Ehe oder eine Familienbeziehung zu kappen, aufzuhören, wenn wir daraus keine emotionale Erfüllung mehr ziehen. Nosotros nos tomamos la libertad de terminar con una relación matrimonial porque ya no le vemos sentido, ya no me trae, ya no me añade a mí algo esta relación. Oder viele schlafen miteinander, ohne wirklich ihr Leben an die andere Person hinzugeben und diese Hingabe durch eine Ehe zu bezeugen. Y muchos incluso duermen juntos sin estar de acuerdo, sin haberse entregado por el otro. Und die Folge davon ist, dass wir einsam werden. Y la consecuencia de esto es que nos volvemos solitarios. Weil man zwar das Bett teilt, porque quizás compartimos la cama, aber man teilt nicht wirklich das Leben miteinander. Man kann sich nicht sicher sein, dass der andere bleibt. Pero no compartimos la vida, no estamos seguros si la otra persona se va a quedar conmigo o no. Man hat immer die Angst, vielleicht bin ich und mein Körper nur Mittel zum Zweck. Y muchas veces tenemos el miedo de que mi cuerpo sea solo un objeto. Der andere zieht einen Nutzen daraus. Algo que lo uso o que lo ofrezco para que el otro se aproveche. Aber bleibt ja auch bei mir, wenn Liebe schrecklich unökonomisch ist. Das ist schwer. Ja. Pero se quedará también conmigo cuando el amor no le pueda sacar provecho al amor, no sea económico el amor. Rentable, gracias. Oder gucken wir an den Anfang und das Ende des Lebens. O miremos el comienzo y el fin de la vida. Wir nehmen uns die Freiheit raus, zu entscheiden, wann Leben für uns lebenswert ist und wann nicht. Nosotros nos tomamos la libertad de decir cuando la vida es verdaderamente valorable y cuando no. Das hat Folgen. Eso tiene consecuencias también. Denn unter dem Deckmantel von Freiheit, porque debajo de la cobija o debajo de esta supuesta libertad, dann lassen wir auf einmal Leben sich nicht mehr entwickeln. No dejamos y no permitimos que la vida siga desarrollándose. Oder Menschen kämpfen für ihr Recht, ihren Leben ein Ende setzen zu dürfen, selbst. Y muchas personas incluso están luchando por el derecho de poder decidir cuándo terminará su vida. Weil sie selber denken, wenn sich das Leben nicht mehr lohnt, dann werde ich es beenden. Porque ellos piensan, si la vida ya no tiene provecho, entonces mejor terminarla. Ein zweiter Götze. Otro Dios, un segundo Dios. Der Traum von leichten Leben. Deutsche Vita. Gibt's das auch spannend? El sueño de la vida fácil. La vida dulce. Natürlich ist es gut zu helfen. Es muy lógico y es muy bueno ayudar. Natürlich gebe ich anderen etwas ab. Claro que yo, a mí me gusta compartir y dar a otro. Aber im Kern dreht sich mein Leben eigentlich darum, dass es mir gut geht. Pero si vemos el núcleo y vamos al fondo, welchen Wagen fahre ich? Nos damos cuenta de que se trata de mí. Wofür kann ich meine nächste Steuerrückzahlung einsetzen? ¿Qué carro soy el que conduzco para que pueda utilizar los impuestos que me devuelven? Wohin geht mein nächster Sommerurlaub? ¿Hacia dónde me voy el verano que viene? Das sind tolle Dinge. Y son cosas muy keine buenas. Schlechten Dinge, tolle Autos, ja. Seat. Y eso es muy bueno, tener un carro bueno, Seat. Aber wir müssen aufpassen, dass das höchste Ziel des Lebens nicht ist, ich mache mir mein Leben hier auf der Erde so schön wie möglich. Pero tenemos que poner cuidado que nuestra meta final no sea vivir lo mejor que pueda en esta vida. Denn für ein Leben in der Liebe, porque para una vida en el amor und in der Hingabe an Gott und an unsere Mitmenschen, y en la entrega hacia Dios y hacia nuestro prójimo, ist da wenig Platz. No hay espacio, no se puede hacer trámites. Und nur wenn das einfache Leben es zulässt, das schöne Leben. Y tampoco porque la vida fácil nos lo permita. Aber das ist nicht so oft der Fall. No es siempre lo que la vida trae. Das können äußere Götzen sein. Vielleicht fallen euch andere ein. Y esto pueden ser dioses externos. Quizás ustedes pueden pensar en otros dioses más. Es gibt aber auch Dios internos. Pero también hay dioses internos. Martin Luther bringt uns bei seiner Auslegung von den 10 Geboten auf die Spur, was ein innerer Götze sein kann. Martin Lutero en su comentario acerca de los 10 mandamientos nos encamina hacia lo que puede ser un dios interno. Alles, woran du dein Herz hängst, ist dein Gott. Todo en lo que tú pongas tu corazón puede ser un dios. Wovon wir mehr Annahme, mehr Freude, mehr Sinn erwarten, de lo que tú tengas más esperanza de recibir sentido, de recibir pertenencia, als von Christus, que no sea Jesucristo, das ist eigentlich unser Gott, eso llega a ser un Dios, den wir irgendwie anbeten und auf dem wir unser Leben bauen, que nosotros comenzamos a adorar, comenzamos a fundamentar nuestra vida sobre eso. Und die erschreckende Nachricht ist, auch als Christen können wir Götzen dienen. Y lo más horrible, o la noticia más horrible, es que nosotros como cristianos también podemos adorar a dioses. Und Götzen sind in der Regel sehr gute Dinge. Y los dioses muchas veces son cosas muy útiles. Familie, Leistung, Arbeit. La familia, el salir adelante, el trabajo. Liebesbeziehungen, schön. Relaciones amorosas, todo es bonito. Aber wir setzen es absolut. Wir wollen davon unseren Sinn haben, unsere Hoffnung, unsere Sicherheit. Pero cuando hacemos un absoluto de esto y esperamos que nuestra vida tenga sentido por eso, o esperamos que nos dé alegría. Und Sünde ist nicht nur die Dinge, die du falsch machst in deinem Leben. Entonces comienza a convertirse en un pecado, porque pecado no solo la cosa que tú haces mal en la vida. Sondern Sünde ist, dass wir die falschen Dinge zu viel lieben. Sino que el pecado es amar las cosas erradas demasiado. Und das hat auch Folgen. Y también eso tiene consecuencias. Jeder, der seine Arbeit zu viel liebt, wird seine Familie, seine Frau zu wenig lieben. Cada persona que ama demasiado su trabajo va a amar muy poco a su familia, a su esposa. Jeder, der am Ende dem sein Ego über alles geht, der hängt mehr an seinem Status. Aquel que su ego le es importante va a estar pegado a lo que la gente diga de él. Zum Beispiel, wenn ich lüge, dann ist mir mein guter Ruf wichtiger als irgendwie für mein Selbstbild. Ich will gut dastehen, deswegen lüge ich, aber das ist mir wichtiger als das, wie Jesus mich sieht. Por ejemplo, muchas veces comenzamos a mentir porque me es más importante cómo me vea yo y por eso comienzo a mentir a lo que Jesús vea de mí. Wenn wir unsere Steuererklärung ein bisschen frisieren, cuando comenzamos a hacer nuestra declaración de impuestos y decimos cosas que no son, dann ist mir das Geld und der Status wichtiger oder gibt mir mehr Sicherheit eigentlich, als ich sie bei Christus habe. Entonces el dinero comienza a darme una seguridad y yo comienzo a buscar ahí una seguridad que está fuera de Jesucristo. Und auch sogar die Mitarbeit in der Gemeinde kann ein Götze sein. Y quizás también el trabajo en la iglesia puede convertirse en un Dios. Weil ich an meinem Posten, dass ich Pastor bin, dass ich nur dann bin ich glücklich. Porque comienzo quizás a decir, bueno, solo soy feliz porque soy pastor. Aber ich ziehe meinen Selbstwert, das was ich bin, nicht von Gott her, wo es eigentlich herkommen sollte. Y entonces comienzo a evaluarme, comienzo a valorarme por lo que pienso ser, pero no por lo que estoy buscando de Dios. Und wir haben gesagt, wir wollen in die Tiefe wachsen. Y dijimos al principio que queremos crecer profundo hacia abajo. Und wir wachsen dann in die Tiefe, wenn wir erkennen, wo gibt es auch noch in unserem Leben vielleicht Dinge, wo wir uns noch nicht ganz an Gott hingegeben haben. Y solo podemos comenzar a crecer profundamente cuando comenzamos a reconocer dónde hay cosas que no me dejan entregarme totalmente a Dios. Und sagen, Gott, fass das an, verändere das in meinem Leben. Y le digo a Dios, Dios, tómalo, quítalo de mi vida. Und es gibt ein Anzeichen dafür, wann du Götzendienst betreibst. Hay una señal para que podamos analizar cuando comienzas a ser idólatra. Auch in der Geschichte gibt es auch eins. Y también en la historia hay una. Nebukadnezar tobte vor Wut. A Nabucodonosor le dio una ira. Das heißt, wenn man uns wichtige Dinge gibt in unserem Leben, dann sind wir traurig. Esto significa que muchas veces cuando nos quitan cosas de nuestra vida que son importantes para nosotros, entonces comenzamos a decaer. Wenn wir aber unseren Götzen verlieren, dann sind wir am Boden zerstört. Pero si perdemos a nuestro Dios, entonces estamos tirados en el piso y dann derrotados. Haben wir Angst und Wut und Enttäuschung. Das soll nicht aus meinem Leben weggenommen werden. Porque comenzamos a tener ira, rabia y decepción y decimos, eso no me lo pueden quitar de mi vida. Und eine Frage, die uns dahin leitet, zu wissen, wo habe ich mein Leben vielleicht noch nicht ganz an Jesus hingegeben, ist die Frage, was darf man dir auf keinen Fall nehmen? Y quizás una pregunta importante para que analices o para que analicemos, ¿dónde está tu Dios? Es, ¿qué no te puede ser quitado de tu vida? Und wenn wir Jesus vertrauen, dann macht uns dieses Vertrauen in Jesus frei, uns von falschen Götzen abzukehren, zu sagen, ich möchte nicht auf Dinge vertrauen, die mich nicht zum Ziel führen, sondern auf Jesus. Y cuando comenzamos a confiar en Jesús, entonces comenzamos a decir, ya no quiero seguir poniendo mi confianza en cosas que me separen, que me aparten de Él. Und deswegen möchte ich mit euch am Ende überlegen, wie kann ich standhaft glauben? Y por eso me gustaría, para finalizar, pensar en esta pregunta, ¿cómo puedo creer con firmeza? Und ich kann dann standhaft glauben, wenn ich Gott erlaube, meine Liebe richtig zu leiten. Puedo comenzar a creer firmemente cuando comienzo a direccionar mi amor en el sentido correcto. Nicht auf die Dinge, die nicht zählen. No a las cosas que no tienen valor. Oder nicht so diesen Stellenwert haben sollten bei Gott. O que no deberían de tener el valor como Dios debería de tenerlo. Sondern die Liebe darauf zu richten, was Gott und was Menschen dient. Sino direccionar nuestro amor hacia lo que a Dios le importa y hacia lo que puede servirle a nuestro prójimo. Wie kommt man dahin? ¿Cómo llegamos a esa meta? No más hipocresía, nein. No más hipocresía. Ah. Es tut immer gut in Gemeinde, keine Heuchelei. Esto es algo muy bueno para la iglesia, nada de hipocresía. Ist kein Problem, wenn du hier sitzt und sagst, Mensch, ich habe das Gefühl, da ist noch etwas in meinem Leben, wo ich merke, hier ist meine Liebe fehlgeleitet. Y no hay problema decirnos a nosotros mismos, hay algo en mi vida, un Dios que me está desviando. Dann können wir das zugeben. Gott ist gut. Podemos reconocerlo en el nombre de Jesús. Gott ist für uns gestorben, für all die Sünde. Das macht Gott schreckt das nicht ab, dass wir so sind, wie wir sind. Dios, Jesús murió por nosotros. A él no le intimida que nosotros seamos así. Und wenn du hier sitzt und sagst, ach, mir das Thema geht mich nicht an, ich habe keinen Götzen mehr. Y si tú estás acá y dices, no, pues a mí no me interesa esto porque yo en realidad no tengo ningún Dios. Dann gib den Dank zurück zu Gott. Schön, ist gut. Entonces está muy bien, pero ja. Entonces comienza a agradecer a Dios por eso. Aber wir brauchen keine Heuchelei. Pero no necesitamos hipocresías. Wir sollten auf festen Grund bauen. Deberíamos de construir sobre un fundamento firme. Denn wichtiger als die Frage, ob dein Glaube standhaft ist, porque más importante que el saber si tu fe es verdaderamente firme, ist die Frage, ob du auf dem richtigen Fundament gebaut hast. Es la pregunta si has construido sobre el fundamento correcto. Zwei Leute sitzen im Flugzeug. Hay dos personas que están sentadas en el avión. Und der eine hat Flugangst. Y hay uno que tiene miedo a volar. Ich glaube nicht, dass mich dieses Flugzeug an den Bestimmungsort bringen wird. Yo no creo que este avión me lleve a mi destino final. Und den ganzen Flug über hält er sich fest. Y todo el vuelo está pegado de la silla. Und irgendwann kommen sie an. Y llega el momento donde vienen a él. Und der andere hat total fest geglaubt, der kannte den Piloten. Disculpa, llega el momento donde llegan al destino y el otro dice, no, yo... Der wusste, das ist ein sicheres Flugzeug. Yo sé que es un avión seguro, yo sé que yo voy a llegar. Aber beide kommen am Ende an. Pero los dos llegan. Es ist nicht so wichtig, dass du keine Zweifel hast. No es importante que tengas dudas. Sondern, dass du im Flugzeug Gottes sitzt. Sino que estés en el avión de Dios. Gott bringt dich ans Ziel. Dios es el que te lleva a la meta. Es, ob du unsicher bist, manchmal oder nicht, Gott bringt dich ans Ziel. Aunque estés inseguro y tengas tus dudas, Dios te está llevando a la meta si estás en el avión correcto. Und das heißt, zu wissen, wenn ich auf festen Grund baue, okay, ich bin in diesem Flugzeug. Manchmal fällt es mir schwer zu glauben, manchmal fällt es mir leicht. Pero si hemos construido sobre un fundamento firme, entonces podemos decir, bueno, a veces tengo dudas en mi fe, a veces tengo mis inquietudes. Aber ich vertraue eben ganz auf Jesus und nicht auf die anderen Dinge, wo ich mein Herz dran hängen könnte. Pero voy a confiar de todos modos en Jesús y no en las cosas a las que mi corazón a veces se aferra. Es hilft uns, wenn wir kleine Schritte gehen. Nos ayuda a dar pequeños, nos ayuda cuando o es algo muy útil dar pequeños pasos. In Daniel 1, wenn man das Kapitel anguckt, da machen diese Teenager, die sie noch sind, gehen die ganz kleine Schritte im Glauben. En Daniel 1, estos juveniles, estos jovencitos, dan pasos bien pequeños. Und weil sie diese Schritte gegangen sind, können sie auch später in ganz großen Herausforderungen treu sein. Y porque habían dado pequeños pasos, más tarde también pueden ante las situaciones difíciles pararse firme. Und deswegen will ich dir Mut machen, wenn du denkst, ich habe das Gefühl, mein Glaube ist noch nicht standhaft. Y por eso quiero darte ánimo si piensas que tu fe todavía no es algo fuerte. Gott geht mit dir kleine Schritte auf dieses Ziel hin. Dios camina contigo paso por paso hasta que llegues a la meta. Mut zur Peinlichkeit. Tener valor a la vergüenza. Wir haben vorhin darüber gesprochen, wie total mutig diese drei Leute hier sind. Y anteriormente hablábamos acerca de cuán valientes habían sido estos chicos. Und wir lernen, mutiger zu sein im Alltag, morgen, wenn wir wieder auf der Arbeit sind oder zu Hause in unserer Nachbarschaft. Y comenzamos a tomar valor cuando comenzamos a practicarlo día a día. Wenn ich den Mut aufbringe zur Peinlichkeit. Cuando tengo el valor de pasar vergüenza. Denn nur wenn ich diesen Mut aufbringe, mal mit einem Menschen über Jesus zu sprechen. Porque solo cuando tengo el valor de hablar con alguien acerca de Jesús. Oder auf ihn hinzuweisen. O quizás direccionarlo hacia él. Dann kann Gott mir zeigen, dass es sich lohnt. Entonces solo ahí puede mostrarme Dios que vale la pena. Dann kann er mir gute Gespräche schenken. Porque me puede regalar conversaciones muy muy lindas. Dann kann er mir zeigen, wo ich meine Liebe hinleiten kann zu Menschen in meinem Umfeld. Y me puede mostrar hacia dónde debo de direccionar mi amor a la gente que me rodea. Und deswegen, wenn ihr standhaft werden wollt, geht mal diesen Schritt. Werdet peinlich. Y si quieren tener firmeza en su fe, entonces atrévanse a pasar vergüenza. Die Deutschen reden nicht so gern über Glauben. A los alemanes no les gusta hablar acerca de su fe. Aber ihr könnt es machen. Pero ustedes pueden hacerlo. Amen. Das Letzte. Stell Jesus ins Zentrum. Y por último, pongan a Jesús en el centro. Da wo wir lernen, wer Jesus ist. Porque cuando comenzamos a aprender quién es Jesús, da können wir auch besser lernen, warum wir uns nicht für Götzendienst irgendwie einspannen lassen sollten, für andere Dinge. Entonces comenzamos también a entender por qué no deberíamos comenzar a idolatrar cosas. Wir können unsere Lebensmittel nicht leer lassen, also nach dem Motto, das lasse ich jetzt, das will ich nicht mehr. No podemos dejar el centro de nuestra vida vacío, como en el sentido de decir, bueno, esto no lo voy a hacer, esto no lo voy a hacer, lo voy a postergar. Sondern Jesus füllt unser Leben aus. Sino que Jesús debe ser el que rellena, el que abarca toda nuestra vida. Das erfüllt mich aus, damit ich weiß, ich muss nicht lügen, um meinen Ruf zu verbessern. Él me llena tanto que no tengo que mentir para mejorar mi fama o mi posición. Ich weiß, Gott hat mich ganz angenommen. Ich muss nicht auf die Annahme von anderen Menschen schielen. Yo sé que Dios me acepta. Y me ha aceptado con todo y no tengo que estar esperando que otras personas me acepten. Gott hat mir sein Wort gegeben. Ich muss nicht meine Sicherheit an falsche Dinge hängen. Dios me ha dado su palabra y no tengo que buscar seguridad en las cosas cerradas. Gott hat, ist das Schönste, das Reinste, das Heiligste, was es gibt. Dios es lo más hermoso, lo más puro, lo más santo que puede existir. Und wenn er im Zentrum ist, y cuando él está en el centro, dann ist unsere Liebe auf das Richtige gerichtet. Y entonces nuestro amor estará direccionado en lo correcto. Und dann fließt von unserem Leben etwas weg, was anderen Menschen gut tut und Gott die Ehre gibt. Y entonces comienza a fluir de nuestra vida algo que le ayuda a los otros y que le ayuda a esta tierra, a este mundo. Dazu segne euch Gott. Para esto que Dios los bendiga. Amén. Amén. Amén.